Er stand im Garten, wo Sam bei den Hunden gewesen war. Aus dem Gästehaus weiter unten, wo noch Licht brannte, drangen Stimmen hoch. Sam und Barbie, dann Gelächter, dann Esther. »Als wüssten wir nicht alle«, hörte er sie sagen. Die drei kannten einander viel länger. Zwischen ihnen war es anders. Doch jetzt war auch die letzte Verbindung zu etwas Wichtigem dahin. Am Ende, nämlich jetzt, stand alles einfach still. Er hatte eine verrückte Idee. Zu ihrem Auto gehen, die vermutlich ganz schlichte Urne mit der Asche vom alten Mick finden, sie zum Strand tragen und in die Feuergrube schütten, falls die noch da war, damit die Flut sie mitnahm. Damit die Meeresströmung sie wegspülte, so wie er es oft mit kalter Asche aus dem Ofen der kleinen Fischerhütte am Strand gemacht hatte, wo er früher seine Bücher schrieb. Das wäre ein weitaus besserer Ausgang für den alten Esel, als wenn seine sterblichen Überreste irgendwo herumstehen würden, übersehen, für etwas anderes gehalten, vergessen. Bobby fand, Asche war nicht so ihrs. Nur deshalb war sie hergekommen. Total schräg. Natürlich hätte er die Asche nehmen können, aber das machte man nicht. Das angemessene Gefühl der Verpflichtung gegenüber jener grundsätzlichen Bescheidenheit stand dagegen. Aber, dachte er beim Hineingehen, beim Ausschalten der Lichter und unterwegs ins Bett, was Jens und sein angeblich unzivilisiertes Verhalten betraf, als die Hunde das Zimmer verwüstet hatten und Mick und Barbie alles weggelacht, sie ganz sicher ausgelacht hatten, da lag Bobby total falsch. Janice und er hatten nur erwähnt, was jeder erwähnt hätte und waren nicht weiter darauf herumgeritten, keine große Sache. Und hatten sie Bobby nicht heute Abend in ihr Leben hereingelassen? Ihr Trost und ein bisschen Ablenkung in diesem Moment der Trauer geboten, als sie allein war und nur sie hatte? Nicht unbedingt Freunde, aber doch auch keine Feinde. Hatten sie nicht alle miteinander ihr Bestes getan? Für Bobby und für Mick? Für sie alle? Das war natürlich nur seine Meinung, eine Schutzbehauptung, die man ebenso gut vergessen konnte, wenn man alles recht bedachte, Mick und den Augenblick selbst. Und auch, wie sie sich morgen alle verhalten wollten, wenn ein neuer Tag anbrach und sie noch eine Menge zu klären hatten. Am falschen Ort. Wenn dein Vater stirbt und du bist erst 16, dann ändert sich vieles. Das Leben an der Schule ändert sich. Du bist auf einmal der Junge, dessen Vater fehlt. Man hat Mitleid mit dir, aber man wertet dich auch ab oder nimmt es dir sogar übel. Was genau, das kannst du gar nicht sagen. Um dich herum ist die Luft anders. Früher umgab sie dich völlig. Und jetzt ist da etwas aufgeschnitten, was dir Angst macht. Aber so viel Angst auch wieder nicht. Und dann noch deine Mutter und ihr Verlust. Diese Leerstelle musst du ausfüllen, zumindest in sie eintreten, während du mit diesen Empfindungen umgehst. Mit der Angst und anderem. Chancen. Und dann ist da immer das Faktische der Sache mit deinem Vater, den du liebst oder geliebt hast und von dessen Leben bald nur noch das Ende übrig ist. Das Restliche verblasst fast alles so schnell. Also, du bist allein auf eine derart vielschichtige Weise, dass es kein Wort dafür gibt. Jeder Versuch, das Wort zu finden, verwirrt dich. Da die Verwirrung nicht völlig ungewollt oder unangenehm ist. Versuche, das Wort zu finden. Es ist nicht nötig, sehr viel zu meinen Eltern zu sagen. Mein Vater war ein Junge vom Land aus der Nähe von Galena, Kansas. Groß und gut aussehend und gutmütig. Meine Mutter war ein skeptisches, ehrgeiziges Stadtmädchen aus Kankakee. Sie waren sich im Speisewagen eines Rock Island Passagierzuges zwischen St. Louis und Kansas City begegnet, wo mein Vater hinfuhr, weil er dort Arbeit gefunden hatte. Es war 1943. Keiner von ihnen hätte sagen können, dass ihnen irgendetwas auf der Welt Sorgen machte oder dass sie auf irgendetwas nicht hätten verzichten können, dass sie nicht im Entferntesten füreinander geschaffen waren und nie geheiratet hätten, wenn meine Mutter nicht schwanger geworden wäre, das werfe ich ihnen nicht vor. Hätte er einfach länger gelebt, dann hätte sie sich von ihm scheiden lassen können. Ich hätte an die Militärakademie gehen können, das war mein Wunsch. Die Dinge wären anders gelaufen. Ganz gleich, wie verbürgt dir der Verlauf deines Lebens vorkommt, wenn du es Tag für Tag lebst, alles hätte immer ganz anders sein können. Gegenüber unserem Haus in Jackson, noch waren wir nicht in die Doppelhaushälfte gezogen, was aus Geldmangel bald nötig sein würde, hatten sie ein älteres Wohnhaus in ein Wohnheim umgewandelt, vor dem ein Holzschild mit einer Telefonnummer stand. Ruf an 33377. Mehr nicht. Meine Mutter, in ihrer komischen, unvollständigen Trauer, missbilligte dieses Haus ja sogar das Schild. Das Ruf-an-Haus nannte sie es, irgendwie angewidert. Wer da wohnte, war heimatlos, sagte sie. Heimatlos war für sie gleichbedeutend mit unerwünscht. Es stand für Schwäche, für ein Versagen, das einen ins Verderben stürzen konnte. Und das Verderben war die Naturgewalt, die sie jetzt fürchtete. Mein Vater hatte ihr ein Gefühl der Sicherheit gegeben, unabhängig davon, welche Gefühle er sonst noch ausgelöst hatte. Dass wir nun in dieser kleinen Südstaatenkapitale allein saßen, wo er uns hingebracht hatte und wo wir noch niemanden kannten, aber auch vorläufig nicht wegkamen, das setzte uns nach ihrem Empfinden allen möglichen Fallstricken und Risiken aus, die uns ruinieren konnten. Jede Chance auf ein wiederhergestelltes Leben konnte uns ganz schnell zwischen den Fingern zerrinnen. Also, mein Vater war tot. Und meine Mitschüler drängten mich ab in eine merkwürdig ambivalente Position. An manchen Tagen war mir, als hätte mich sein Tod in einen besonderen Menschen verwandelt, der Mitgefühl und sogar eine an Zuneigung grenzende Bewunderung verdiente. Als wäre der Verlust ein Fortschritt, den sich alle wünschten, der aber nur wenigen vergönnt war. Und gleichzeitig spürte ich bei denselben Menschen, ob Jungen oder Mädchen, einen tiefen Widerwillen, als wäre ich ein Alien, und sie suchten noch nach einem Grund dafür, ihn nicht zu mögen. Ich durchschaute das natürlich nicht. Aber es hatte zur Folge, dass ich mich all dem unterwarf, daran glaubte, wenn es mich stärkte, und daran glaubte, wenn ich mich dadurch verlassen fühlte. An meine Zukunft dachte ich, wenn überhaupt, nur mit schlechten Gefühlen. In dem Ruf-an-Haus war immer etwas los. Ich interessierte mich dafür, weil ich, ob sie mich in der Schule nun verehrten oder ablehnten, durch meine Rolle als Fremder keine Freunde fand und, wenn der Schultag vorüber war, viel freie Zeit hatte. Außerdem kam meine Mutter damals zu der Überzeugung, dass sie eine Arbeit annehmen sollte. Die Firma meines Vaters hatte nur sein Begräbnis finanziert und dieses Geld war jetzt aufgebraucht. Meine Mutter arbeitete, wenn auch nicht lange, nur bis sie ihren ersten Freund kennenlernte, als Nachtkassiererin in einem Hotel in der Stadt. Das heißt, sie ging zur Arbeit, wenn ich nach Hause kam, und kehrte zurück, wenn ich schlief oder hätte schlafen sollen. Unser Viertel war schon älter, große, früher mal vornehme Häuser, seit langer Zeit bewohnt von älteren Witwen, die sich selten nach draußen wagten und einem 16-Jährigen nichts zu bieten hatten. Das Ruf-an-Haus, früher so ein prächtiges Haus, war diesen älteren Menschen ein Dorn im Auge, denn dort geschahen rätselhafte Dinge, manchmal lautstark bis spät in die Nacht. So ein Leben war man auf der Grand View Avenue nicht gewohnt. Ich aber spürte, dass sie und ich eher so lebten wie die Leute im Ruf-an-Haus, nicht hinter Hecken und Holzläden verschanzt wie in den Herrenhäusern an der Grand View. Auch wenn wir uns nicht so sahen, wir waren heimatlos. Wir selbst fanden uns behütet und unbeugsam. Hätten wir uns aus einer gewissen Distanz betrachten können, hätten wir gewusst, wer wir waren, geworden waren. Solche Veränderungen kann man, während sie geschehen, nicht leicht einschätzen. Im Ruf-an-Haus gingen alle möglichen Leute ein und aus. Es gab diverse Zimmer, mindestens 12. Das Haus hatte 3 Stockwerke und viele Fenster und musste dringend neu gestrichen werden. Früher hatte es einem bekannten Richter gehört, mit Kindern und Kindeskindern. Eines davon lebte angeblich immer noch unterm Dach, vom erst kurz zurückliegenden Krieg traumatisiert. Manchmal starrte ich hoch zu dem Fenster, das ich in meiner Fantasie ihm zuordnete, und glaubte, ihn hinter einem dünnen Vorhang schemenhaft zu erkennen, wie er hinausstarrte. Draußen sah ich ihn nie, aber ich hätte ihn auch nicht erkannt, selbst wenn er zu mir gekommen wäre und meinen Namen gesagt hätte. Sekretärinnen wohnten im Ruf-an-Haus, Kellnerinnen, verheiratete Paare aller Altersstufen, Vertreter auf der Durchreise, Musiker, die in den hiesigen Kaschemmen auftraten und deren laute Autos vor dem Haus standen und in den frühen Morgenstunden immer verschwanden. Meine Mutter war überzeugt, dort spielten sich unappetitliche Dinge ab. Ich solle mich fernhalten. 2 Männer lebten dort zusammen, das wusste ich, jüngere Männer, die in der Stadt als Schaufensterdekorateure arbeiteten. Manchmal sah man sie Hand in Hand. Im Ruf-an-Haus wohnte auch eine ganze Familie. Der Vater fuhr ein Taxi, das ihm gehörte und vor dem Haus parkte. Sie waren ihren. Das wusste ich, weil meine Mutter gelegentlich mit der Frau redete und einiges über sie erfahren hatte. Bei diesen Leuten, den McDermotts, machte sie eine Ausnahme von ihren strengen Ansichten über die Bewohner. Die McDermotts respektierte sie, weil sie katholisch waren, so wie sie selbst in Illinois erzogen worden war, und weil sie als Familie zusammenhielten, weit weg von dem Ort, wo sie hingehörten. Sie fand sie tapfer. Diese Iren hatten einen Sohn und eine Tochter, und die beiden gingen, vielleicht weil sie noch nicht lange in der Stadt waren, nicht zur Schule. Der Junge, Neil, war 1 Jahr älter als ich. Das Mädchen Kitty war jünger und blieb die meiste Zeit drinnen. Neil aber war extrovertiert und freundlich. Manchmal fuhr er das Taxi, wenn sein Vater krank war. Das kam oft vor. Meine Mutter machte unmissverständlich klar, dass ich mit niemandem aus dem Ruf-an-Haus Umgang haben sollte. Die vollbusigen, augenzwinkernden Sekretärinnen, die billigen Musiker, die beiden schwulen Jungs, ich sollte mich vor ihnen hüten, als hätten sie eine ansteckende Krankheit. Aber für den großen, höflichen Neil McDermott mit seinen rotblonden Haaren und blauen Augen machte sie eine Ausnahme. Seine fröhliche, singende Art zu reden gefiel ihr, schien sie aus Sorgen und Kummer herauszuholen. Es hatte mit dem Irischsein zu tun, dass die Welt ihm nicht allzu sehr zusetzte, davon war sie überzeugt. Selbst als Witwe fasste sie dadurch neuen Mut. Manchmal hockte sich Neil McDermott auf unsere Verandastufen und erzählte mir vom Leben in Irland. Er war in einer Stadt namens Strathfoyle auf der katholischen Schule gewesen. Seine Familie sei von dort hergekommen, um bessere Chancen zu haben. Dass sein Vater jetzt Taxi fuhr, statt im Hafen zu arbeiten, hielt er aber für keinen besonders großen Fortschritt. Und dort zu leben, wo sie jetzt waren, in die engen, übelriechenden Räume eines Wohnheims gezwängt, während sie sich da, wo sie herkamen, ein ganzes Haus hatten leisten können, das ergab für ihn keinen Sinn. Natürlich war ich im Vergleich zu dem, was Neil in fast derselben Lebenszeit schon alles ausprobiert hatte, nicht besonders spannend. Ich kannte nur den einen anderen Ort, wo wir gewohnt hatten, nicht weit vom Geburtsort meines Vaters in Kansas. Ich konnte sagen, dass sich meine Eltern nie besonders gut verstanden hatten und dass ich an die Militärakademie wollte, was jetzt nicht ging. Und natürlich, dass mein Vater gestorben war, nicht lange bevor die McDermotts ins Ruf-an-Haus gezogen waren. Neil fragte mich, wie das denn gewesen sei. Vor allem, ob ich ihn hatte tot anschauen müssen, denn so lief das in Irland. Er hatte seinen Großvater in einem hellgrauen Anzug im Sarg liegen sehen. Ein gespenstischer Anblick, den er nie vergessen würde, sagte er. Dann fragte er, ob meine Mutter sich einen Freund suchen wolle, was in Irland undenkbar sei. Witwen blieben dort Witwen oder verließen die Stadt, was er unfair fand. Und ob ich mal mit den zwei Typen geredet hätte, den Schaufensterdekorateuren. Die seien nett, nichts gegen zu sagen. Er fragte, ob ich seine Schwester Kitty hübsch fände, tat ich nicht, und sagte, sie seien irische Zwillinge, auf die Stunde 9 Monate auseinander. Auf all diese Fragen gab ich, während wir da auf den Backsteinstufen saßen, unbefriedigende Antworten, das weiß ich. Ich hatte tatsächlich meinen Vater im Sarg gesehen, aber es hatte mich nicht schockiert. Ich wollte, dass ich meine Mutter einen Freund suchte, damit sie sich weniger mit mir beschäftigte. Ich hörte viel lieber was vom Leben in Strathfoyle, das mir geheimnisvoll und verlockend vorkam. Da wollte ich unbedingt hin, wenn ich hinaus in mein eigenes Leben zog, obwohl mir Neil versicherte, ich wäre da vermutlich nicht willkommen. Es gäbe zu viele unfreundliche Engländer, die alles bestimmten. Deshalb würden die Leute nicht nett zu mir sein. Wobei ich nicht kapierte, wo Strathfoyle doch zu Irland gehörte, was Leute aus England, also einem ganz anderen Land, da überhaupt zu sagen hatten. Eins verstand ich aber sehr wohl, nämlich, dass ich nicht viel wusste und dass das möglicherweise so bleiben würde, während Neil McDermott eine Unmenge Sachen wusste, die ihm wichtig waren und eine Rolle für seine Zukunft spielten. Sein Wissen hing nicht von dem Zufall ab, wer er war und woher er stammte. Im weiteren Verlauf meines Schuljahres kam es immer öfter vor, dass Neils Vater, er hieß Jerry, nicht ganz auf dem Damm war, so drückte Neil es aus. Und nun waren die McDermotts meiner Mutter offenbar immer weniger genehm. Mrs. McDermott, Hazel, hatte wohl angedeutet, Jerry habe ein Problem mit dem Trinken und bei einer anderen Gelegenheit er habe was an der Lunge vom Rauchen, was hier im feuchten Mississippi schlimmer werde. Da sei Arizona besser. Meine Mutter sagte, Jerrys Probleme seien eine genetische Vorbelastung und ich solle mich von ihm fernhalten, wobei sie zu meiner Überraschung Neil weiterhin schätzte und ihn mir gegenüber als ehrgeizig, gut aussehend und klug darstellte, was ich alles für zutreffend hielt. Er war offenbar bereit, mich anders zu behandeln, als meine Klassenkameraden es taten, als seinen jüngeren Freund, nicht auf Augenhöhe, aber fast. Das sah ich als gute Fügung an, eine Chance, mir jemanden zum Vorbild zu nehmen, der eine Zukunft hatte. Harry, so nannte mich Neil. Etwa in »Stimmt's oder habe ich recht, Harry?« »Du willst mich wohl veräppeln, Harry«, oder »Mensch, Harry, sag bloß, altes Haus!« Ich verstand seine Sprüche nicht immer, aber ich mochte es, wenn er sie sagte. Ich hieß eigentlich gar nicht Harry, sondern Henry Harding, wie mein Vater, den laut meiner Mutter seine hochnäsige Familie nach einem berühmten Maler benannt hatte. Als ich Neil fragte, warum er mich Harry nannte, lachte er nur und sagte, »Ach, wenn ich Henry Harding zu dir sagen würde, wäre das ziemlich affig, ein fettes Wort-Sandwich. Kein Mensch in Irland würde den Namen je benutzen.« Neil dagegen sei der gebräuchlichste irische Name, er bedeute Leidenschaft, und dass er ihn trage, führe dazu, dass ihn die Leute mochten und alles leichter funktionierte. Ire zu sein, davon war ich überzeugt, hielt einiges Lehrreiches bereit, wobei ich gar nicht daran dachte oder nur vage, dass ich natürlich kein Ire war und auch nie sein würde. Nach einer Weile kam mein Vater, obwohl sein Tod und alles, was er bedeutete, das Leben in unserem Haus überschatteten, nicht mehr so häufig vor, wenn ich mit Neil McDermott zu tun hatte. Ich wusste, Neils Bereitschaft, sich mit mir anzufreunden, war ursprünglich ein reiner Akt der Güte gewesen. Ich glaubte aber auch, dass ihm meine Mutter gefiel, die mehr als doppelt so alt war wie er, aber jünger aussah, und er gefiel ihr auch. Mehr als einmal stellte ich mir eine gewagte Szene mit meiner Mutter und mir und Neil in einem Zug nach Chicago oder New York oder sonst wohin vor, Hauptsache weit weg von Mississippi, wo also keiner etwas von uns wusste und keiner sah, dass wir gar nicht zusammenpassten. Mein Vater war im Juli gestorben. Im Oktober hatte sich meine Mutter schon daran gewöhnt, im Hotel zu arbeiten und betrachtete die Welt, inklusive der Menschen im Ruf-an-Haus, nicht mehr nur als eingeschworene Feinde all dessen, woran ihr lag. Vielleicht hatte sie da auch schon Larry Scott kennengelernt, einen geschiedenen College-Professor, ausgerechnet. Wo sie ihm begegnet war, habe ich nie erfahren. Er interessierte sich wenig für mich, was auf Gegenseitigkeit beruhte. In der Schule lief es nicht besser für mich. Obwohl meine Noten in Ordnung waren, gefiel es mir dort nicht. Ich dachte wieder über eine Militärakademie nach. Ich hatte von einer in Florida gehört und überlegte, ob ich ausreißen, einfach dort auftauchen und um Aufnahme betteln sollte, wodurch sich meine Mutter vielleicht erweichen ließe. Wie das genau funktionieren sollte, gehörte nicht zu meinen Überlegungen. Wir hatten praktisch kein Geld. Meine Militärakademie-Träume, das war mir schon klar, würden irgendwann zerfallen wie Papier in Wasser. Neil McDermott fuhr jetzt häufiger das Taxi seines Vaters, oft nachts, wenn sein Vater zu Hause blieb. Aus unserem Vorderfenster sah ich das Taxi am Bürgersteig vor dem Ruf-an-Haus stehen, die gelbe Leuchte auf dem Dach brannte, der Motor lief. Irish Cab plus Telefonnummer war mit Hilfe einer Schablone auf die Tür gemalt worden. In der trüben Innenbeleuchtung war Neils Gestalt auf dem Fahrersitz zu erkennen, in ein Taschenbuch vertieft. Er rauchte wie sein Vater, und ab und zu schnickte er eine Kippe oder Asche aus dem Fenster. Das Taxi war ein viertüriger Mercury aus den späten 40ern mit einer Basecap-artigen Sonnenschutzblende für den Tagesbetrieb. Der Ford meiner Mutter war ein schöneres Auto. Am Tag vor Halloween, das auf einen Samstag fiel, kam ich aus der Schule nach Hause. Neil saß wieder mal im Taxi vor dem Haus. Wenn ein Kunde anrief, klingelte drinnen das Telefon und Neils Mutter oder seine pummelige Schwester kamen dann auf den Bürgersteig, sagten ihm, wo er hin sollte, und schon fuhr er los. Neil hatte mir erzählt, sein Vater habe beschlossen, Schwarze als Kunden zu akzeptieren, solange die Abhol- und die Zieladresse ein Haus waren. Auf der Straße würde er sie nicht einsteigen lassen, sagte Neil. So lief das damals in Mississippi natürlich nicht. Die Schwarzen hatten ihre eigenen Taxifirmen, so wie es auch alles andere für sie noch mal extra gab. Neil erzählte, sein Vater rechne deshalb mit Ärger von Weißen und Schwarzen, habe aber keine Angst. Irland habe genug eigenen Ärger und davor wegzulaufen bringe einen auch nicht weit. Es gäbe zu viele Schwarze, die irgendwo hin mussten, um sie einfach zu ignorieren. Er würde sogar einen Engländer fahren. Wie schlimm konnte es da sein, einen Schwarzen zu fahren? Als ich an dem Nachmittag Neil im Taxi sitzen sah, winkte er mir zu, als hätte er auf mich gewartet. Ich hatte ihn seit ein paar Tagen nicht gesehen und geglaubt, er habe nachts gearbeitet. Er stieg aus und kam über die Straße zu unserem Haus. Etwas an ihm war anders, das fiel mir sofort auf. Er wirkte schnittiger. Er trug sein Haar kürzer und ordentlicher, so sah man mehr von seinem attraktiven, lächelnden Gesicht, das wie geschrubbt wirkte, noch rasierte er sich nicht. Er trug einen Pullover, dessen Karomuster Argyle heißt, wie ich später lernte, dazu eine zünftige braune Korthose und geputzte schwarze Schuhe. Ich hatte den Eindruck, er würde fortgehen, möglicherweise nach Irland, und wollte sich bei mir verabschieden. Ein Zitronenduft hing an ihm, Ein bisschen wie das Haarwasser, das man beim Barbier bekam, wo mir früher die Haare geschnitten wurden, als mein Vater noch lebte und es ein Leben gegeben hatte, in das ich hineinpasste. Jetzt schnitt mir meine Mutter die Haare und es war keine Meisterleistung.